muss jetzt wieder raus, ich mach mich jetzt auf den Weg. Bett die Tränen im Gesicht, tun verdammt nochmal weh. Wie die Lichter durch die Stadt, die an mir vorbeiziehen. Mein Wagen ist zu schnell, fuck, wie scheiß ich auf mein Leben. Es sind so Sachen, die fucken, wie verdammt diese Macken. Wie die Stimmung im Kopf, um mich kaputt zu machen. Denk ich ständig an dich, wo wir stehen, wo wir waren, wo die Liebe auch ist. Wo die Liebe auch ist. Warum schreist du ausartet wegen kleinen Lappalien? Setz ich dich in mein Herz, ich kann kaum noch atmen. Es tut weh, uns verdammt so zu sehen. Wie ein kleiner Streit, er fickt zu mein Leben. Wie bittere Tränen, geht's bergauf und bergab. Manchmal fucken wir uns heftig, dass es uns voll zerstört. Dieser Schmerz, ja, er fickt krass auch mich. Egal wie groß diese Wut, doch ich liebe dich. Es sind die Tränen, die ich weine, und das nur für dich. Es sind die Schmerzen, die ich habe, weil die Liebe so ist. Tage in diesen, wie auch dunkel und grau, ist der bittere Schmerz für mich ein Albtraum. Ich muss raus und will die Sonne mit dir sehen, egal was auch kommt. Du bist und bleibst mein Leben, egal wie wir uns streiten. Ich werd alles für dich geben, ich werd alles für dich geben. Was ist passiert und ich brauche dich hier? Ich hab Angst zu verlieren, dass es hier eskaliert. Es gibt schlimmere Sachen, da kann man sich streiten. Aber Kleinigkeiten, währenddessen wir streiten. Vergaffen wir Liebe, für die wir beide kämpfen. Wir lieben uns beide, doch gerade ist es vergessen. Sag, was ist passiert und ich brauche dich hier? Ich hab Angst zu verlieren, dass es hier eskaliert. Es gibt schlimmere Sachen, da kann man sich streiten. Aber Kleinigkeiten, währenddessen wir streiten. Vergaffen wir Liebe, für die wir beide kämpfen. Wir lieben uns beide, doch Rassen vergessen. Nee, pass auf, wir drehen das mal um. Du bist schuld, ich bin schuld, doch sag mir warum. Warum kommt es so weit, dass es wieder eskaliert? Dass ich den Tag verliere, meinst du, wir haben es kapiert? Nein, ich kann mich nur noch wenden, indem ich mich zurückziehe. Das ist verrückt, als wenn die Last auf dein Herzen liegt. Und nicht mehr weiter weiß, weil ich nur noch denke. Ich komme nicht voran, weil ich Liebe schenke. Wir streiten uns wieder, immer, immer wieder. Was gewinnen wir daraus? Wir sind beide Verlierer. Du willst den alten Back, dann gucke nach hinten. Ich gebe ihr alles, dass ich dich nicht verliere. Ich schreibe seit Tagen, doch lautlos der Schrei. Wir sind alles Menschen, wir lieben das Dasein. Wir gehören zusammen wie das Rot einer Rose. Ich stach mich an dir, in deinem Herzen verloren. Nun sind wir wieder an dem Punkt, wo es heißt, streiten oder lieben. Ich liebe dich trotz jeden Streit. Wenn man die Liebe verliert, an die man glaubt, glaubt man an nichts mehr, egal was dich umhaut. Der Glaube bleibt zu Gott, denn er steht hinter dir. Jeden Abend bete ich zu Gott, bitte bleibe bei mir. Denn ich brauche dich zum Leben, du bist meine Quelle. Ich liebe dich in alle Ewigkeit. Was ist passiert und ich brauche dich hier? Ich hab Angst zu verlieren, dass es hier eskaliert. Es gibt schlimmere Sachen, da kann man sich streiten. Aber Kleinigkeiten, währenddessen wir streiten. Vergaffen wir Liebe, für die wir beide kämpfen. Wir lieben uns beide, doch gerade sind vergessen. Sag, was ist passiert und ich brauche dich hier. Ich hab Angst zu verlieren, dass es hier eskaliert. Es gibt schlimmere Sachen, da kann man sich streiten. Aber Kleinigkeiten, währenddessen wir streiten. Vergaffen wir Liebe, für die wir beide kämpfen. Wir lieben uns beide, doch gerade sind vergessen.